Bandito Riño. Bandito Riño. Negro. Negro. Ouais. Black Hugo Boss Kapitiv, rede nicht viel, im Auge das Ziel. Benz, TL, mal anderer zieht, Import, Sattler, Risikospiel. Unsicher, Cops in Zivil, verursachen Paras bei Medizin Deal. Aufpassen anders bei mir im Gebiet, Loco Bandito auf Adrenalin. Samstag verballer mein Para, Coca Zigarra mit Arabisch Stamper. Member illegal, Montana, Montana, königlich real, Karim Benzema. Pack ab das Weller, ich wisch wie mein Benzer. Bei Fahrer sitzt meine türkische Leila. Lieb Safi mit krimineller Gelder, nix immer schneller, ich nenn das mein Fehler. Yannick Ferreira Carrasco, Messer zur Warnung, stabiler Mulatto. Nana M. Bang, Lugo Squad Gang, wie eine Family, alle Cousins. Turn up auf Handy, Sinigo, es brennt. Drogen Masari, die Straße wird trend. Puto, guck mal, AK auf Logo. Haschisch Pakete gebunkert in Wono. Gang, gang, gang, gang, gang, gang. Lugo Squad Member. Gang. Bandito Riño, Bandito, Bandito, Bandito Riño. Gang. Bandito Riño, Bandito, Bandito, Bandito Riño. Habibo, Bandito Riño, Luciano Loco, verrückt Kalito. Hol mir mein Hack, Bandito Riño. Witch mir ne Kachi wie Anne Chiri. Mein eigener Movie, ich will die Regie. Deal nicht kaputt, ich weiß die Chemie. Kofferraum voll über Autobahn fliehen. Kinder, die dich hätten dann dienen. Struggle in einem Blocker, will raus, aber wie? Hungrige Chababs, die Hoffnung verlieren. Kein Unterschied hier zwischen Menschen und Tier. Bruto, von 0 auf 100, so wie Leicester City. Gib mir noch mehr von Jibby, desto besser fix sie. Investieren in Millionen, sie schmeckt mein Zibi. Kachpa, Bandito, Tico, Tico, Trinite, Kulos, Casa Rico, Skaf, Edo, offiziell Video, Berliner Beton. Krassen Rage, was wie Promophase, Logos brechen Nase, Medizin im Garten, Brute volle Lacken und die Garis blasen. Mamba, Mamba, zu viel Gelaber, Chalas, As, Rom, Mohammed Salah, komm mit dein Bunker und hol mir dein Dahab. Brute Flex! Bandito, Bandito, Bandito Riño, Bandito Riño, Bandito, Bandito, Bandito Riño, Flex! Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito, Bandito,